Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, Freunde, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt: Ich stehe vor einer großen Entscheidung. Wir reden jetzt erstmal hier im Radio, 7 Minuten ausschließlich im Radio auf 1Live. Dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Ich frage euch: Steht ihr vor einer großen Entscheidung? Ich möchte ausschließlich mit Leuten reden, die wirklich hin und her gerissen sind. Vielleicht wirklich in einem dramatischen Entscheidungsprozess stehen. 0800 5678 111, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Silvia ist die Erste. Ja, Domian. Hallo Silvia, du bist 38 Jahre alt. Ja. Und stehst auch vor einer großen Entscheidung. Ja, ich stehe vor einer großen Entscheidung. Ich muss mich am 9. März oder bis zum 9. März entschieden haben, ob ich mich für eine Herz- und Lungentransplantation anmelde oder nicht. Mhm. Das heißt, du bist sehr krank? Ich bin sehr krank, ja. Mhm. Ich habe eine angeborene Herzkrankheit. Mhm. Das ist eine fallische Tetralogie, also eine ganz komplizierte Missbildung des Herzens. Mhm. Die hat also zur Folge, dass ich blaubütig bin, mhm. Das heißt, also ganz wenig Sauerstoff im Blut, mhm, habe und dass ich dadurch sehr wenig Luft kriege. Ja. Und auch die Lunge ist inzwischen schon teilweise eben nicht mehr funktionstüchtig, richtig. Mhm. Was also bedeutet das? Sie ist nicht funktionstüchtig. Wie macht sich das bemerkbar? Also das größte Handicap dabei ist, ich kriege im Prinzip ganz schwer Luft. Mhm. Ich kann zum Beispiel beim Treppensteigen 3 oder 4 Stufen, mhm, hintereinander steigen. Mhm, verstehe. Und muss stehen bleiben und puste dann. Jetzt ist es soweit, dass ich seit fast drei Jahren, habe ich jetzt ein Sauerstoffgerät zu Hause, mhm, und auch ein transportables, mhm, und habe im Prinzip immer einen Schlauch in der Nase, um Sauerstoff zu kriegen. Jetzt auch im Moment? Jetzt im Moment auch. Ja. Wie macht sich die Krankheit und die Schwäche des Herzens bemerkbar? Außer der Bläue, von der du gerade erzählt hast. Ja, dass ich im Prinzip, also wie gesagt, kaum Luft kriege. Das hängt auch mit dem Herzen zusammen. Ja, ne? Mhm. Im Prinzip alles hängt alles, mhm, miteinander zusammen. Ne? Ja. Dass ich öfter Kreislaufanfälle habe, das heißt, der Blutdruck ist so gering, dass, mhm, ich bestimmt schon 20, 30 Mal mit einem Notarztwagen ins Krankenhaus gekommen, mhm, und so jetzt auf der Intensivstation. Mhm. Jetzt sagst du, du stehst vor der Entscheidung, Anfang März zu sagen, ich will ein neues Herz, eine neue Lunge, oder ich will kein neues Herz. Ja. Was würde es bedeuten, wenn du sagst, ich will kein neues Herz und keine neue Lunge? Nun, die Ärzte sagen, also ich merke es ja auch selber, in den letzten Jahren, seit, sagen wir mal, 96, ist es rapide bergab gegangen. Ja. Und dass das wahrscheinlich auch so weitergehen wird, dass es mir immer schlechter geht. Das heißt, irgendwann mal ein Herzversagen, mhm, oder ein Lungenversagen. Das heißt, die Lebenserwartung, wenn man das dann schon so deutlich ausspricht, ist mit der jetzigen Lunge und dem jetzigen Herzen nicht mehr sehr hoch. Ja, wobei ich da so ein bisschen, die Ärzte haben mir schon, oder meiner Mutter damals schon gesagt, das Kind wird nicht 3, die wird nicht 10. Mhm. Als Jugendliche hat man mir gesagt, wenn sie mal 20 wären, mhm, ich meine, jetzt inzwischen bin ich 38, das kann, mhm, mir kein Arzt sagen. Was raten? Ich gehe mal davon aus, dass du in intensivem Kontakt bist mit Ärzten. Was, ja, raten dir denn die Ärzte? Also die raten eindeutig zur Transplantation. Mhm. Und wobei natürlich auch mal wieder die Risiken dabei aufgezeigt werden. Ich wollte gerade sagen, damit verbinden sich ja auch sehr große Ängste. Das ist ja, es ist zwar nicht mehr so dramatisch wie vor 10 Jahren noch, aber dennoch ist es ein großer, gewaltiger Eingriff, vor allen Dingen eine Doppeltransplantation. Ja, also gerade Herz und Lunge, mhm, wird ja eigentlich noch nicht so sehr oft transplantiert. Mhm. Und da sind auch die Erfahrungen noch nicht so groß. Mhm. Also und die Überlebenschancen bei der OP selbst sind auch wesentlich geringer als bei einer normalen Herztransplantation. Kann man da so Zahlen nennen, so Prozentzahlen? Wie? Ja, also ich bin jetzt hier in Berlin in Behandlung. Mhm. Und da sagt man mir, dass eigentlich na, so 40% durchschnittlich das erste Jahr überleben. Wie hoch ist die Lebenserwartung dann, wenn man das erste Jahr überstanden dann hat? Dann durchschnittlich nochmals gute 10 Jahre. Aber weiter kann man noch gar nicht so gehen, weil es da erst im Prinzip anfing mit Herz-Lungen-Transplantationen, so richtig, ja. Besteht denn die Möglichkeit, ich meine, das ist jetzt sehr weit gedacht, aber solche Gedanken macht man sich sicher in deiner Situation, dass man dann, wenn man das schaffen sollte, 10 Jahre mit einer neuen Lunge und einem neuen Herzen gelebt zu haben, kann man das dann nochmal wiederholen? So einen großen Eingriff? Das weiß ich eigentlich nicht. Mhm. Aber man sagt immer, in 10 Jahren kann die Medizin ja noch eben. Viel weiter sein. Ja, das sein. Stimmt, ja. Ja, die kann sich erheblich... Die kann auch in 5 Jahren schon viel weiter sein. Aber das bringt mich dann andererseits auch wieder dazu zu sagen, in 5 Jahren gibt es vielleicht schon wieder noch ganz andere Sachen. Weil man hat ja jetzt hier von diesem Kunstherz schon gehört, was jetzt auch erfolgreich eingesetzt wurde. Und dass ich mal denke, wo diese Abstoßungsreaktion von dem fremden Organ, das ist ja gerade das. Warum ist das denn jetzt so ein besonderes Datum? Warum kannst du das denn nicht noch ein bisschen schieben? Naja, ich könnte jetzt erstmal Nein sagen. Aber man sagt immer, also die sagen, das ist jetzt im Moment noch ein ziemlich optimaler Zeitpunkt. Ach so, damit... Weil es, man sagt ja, es soll einem noch nicht so schlecht gehen. Ich verstehe. Umso größere Chancen hat man noch bei der Operation, ne? Ja, der Körper, der Gesamtzustand sollte noch relativ stabil sein. Ja, und das ist im Moment. Aber solange es mir eigentlich so noch irgendwo stabil geht, also meine Tage, wo es mir wirklich gut geht, also für meine Begriffe, da sage ich immer... Da möchte ich dieses Risiko noch nicht eingehen, dafür geht es mir noch zu gut. Das ist aber wirklich eine ganz, ganz klassische, schwierige Entscheidung, ne? in der du da steckst im Moment. Silvia, ich möchte mal eben kurz die Fernsehzuschauer begrüßen. Ich unterbreche mal unser Gespräch für ein paar Sekunden. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, ihr die Fernsehzuschauer, wir haben hier im Radio schon angefangen. Unser Thema heute Nacht heißt, ich stehe vor einer großen Entscheidung und ich möchte eigentlich ausschließlich mit Leuten heute Nacht reden, die wirklich vor einer großen, vielleicht für ihr Leben dramatischen Entscheidung stehen. Wenn ihr mit mir reden wollt, das ist die Telefonnummer 0800 5678 110 oder die Faxnummer 0800 5678 110. 110, das war die Faxnummer, die Telefonnummer 111 finden. Ich habe mich ja schon eine ganze Weile mit Silvia unterhalten. Silvia ist 38 Jahre und Silvia steht vor dem großen Problem, sich Anfang März entscheiden zu müssen, ob sie eine große Transplantation über sich ergehen lassen soll, nämlich eine neue Lunge und ein neues Herz. Und das ist das große Problem, über das wir jetzt gerade schon eine ganze Weile gesprochen haben, Silvia. Ja. Zu was tendierst du denn eher? Bist du wirklich so 50-50 hin und her gerissen? Weil, wie du auch denkst, spielst du mit deinem Leben. Ne? Ja. In welche Richtung geht es denn eher? Ja, also es ist so, dass es seit dem halben Jahr mir ja auch manchmal gut ging und manchmal schlecht ging. Mhm. Und an den schlechten Tagen denke ich dann immer, vielleicht sollte ich es doch probieren. Und an den guten Tagen denke ich immer, nee, ist noch viel zu früh. Dann gehst du da rein, eigentlich ging es dir einigermaßen gut und wachst nicht mehr auf. Oder irgendwie, weil ich hänge ja auch an dem Leben. Na klar. Was mir aber gerade so eingeleuchtet hat, ist, was du gesagt hast, was die Ärzte dir auch so erklärt haben, dass man so einen gewaltigen Eingriff eigentlich nur dann tun sollte, an sich vollziehen lassen sollte, wenn der Gesamtorganismus noch relativ stabil ist. Und das Problem ist ja dabei auch, wenn ich mich jetzt anmelde, heißt es ja noch lange nicht, dass das heute und morgen gemacht wird. Das kann ja noch ewig dauern. Die durchschnittliche Wartezeit beträgt wohl in Berlin so circa 2 Jahre. Also das heißt, entweder passiert im Prinzip wirklich schon morgen und ein anderes Mal kann ich auch vielleicht 2-3 Jahre noch warten. Ja. Könntest du denn rein theoretisch, wenn du dich jetzt dafür anmeldest, auch dann nochmal einen Rückzieher machen, wenn grünes Licht kommt, Sie können? Sollte eigentlich nicht, weil es ist ja, denn so, sobald denn was gefunden wird, ist das ja eine Zeitfrage. Mhm. Die Organe können ja auch nicht ewig da noch auf einen anderen Spender im Prinzip warten. Ne? Und das ist ja dann für einen anderen Spender, also gegenüber, nicht dem Spender, gegenüber dem Empfänger eigentlich auch ein bisschen ungerecht. Wenn ich jetzt sage, so nach dem Motto, ich werde in Krankenhaus, ich mache das jetzt nicht. Ja, ja. Also wenn, dann sollte man sich da schon entscheiden für, denke ich. Ich meine, also ich könnte jetzt Nein sein und sagen, theoretisch, und ein Jahr später könnte ich doch nochmal Ja sagen. Mhm. Das ist die Möglichkeit. Aber wenn man Ja sagt und man ist drauf, muss man eigentlich dabei bleiben. Wir haben uns jetzt 10 Minuten unterhalten. Ja. Und ich sage ja gerne immer so meine Meinung zu den Anrufern, die bei mir in die Sendung kommen, die zu mir in die Sendung kommen. Ich fühle mich jetzt außerstande, nach 10 Minuten dir meine Meinung zu sagen. Ich finde, das wäre auch verantwortungslos, weil es ist so dramatisch, was du zu entscheiden hast. Da müsste man sich wahrscheinlich stundenlang unterhalten, bevor man da was Klares sagt. Das tut mir sehr leid. Ich kann dir jetzt auch so aus meinem Gefühl heraus, möchte ich dir nichts sagen, obwohl ich schon ein gewisses Gefühl habe. Ja, ich glaube dir das, weil ich meine, ich rede ja auch mit, ich habe gute Freunde und auch meine Eltern und so. Die sagen eigentlich alle, ich soll es machen. Ich habe so viel durchgestanden, ich würde das auch schaffen. Und trotzdem habe ich irgendwie Angst. Und manchmal, muss ich sagen, sehe ich den Sinn auch nicht da drin. Also ich bin auch sehr viel alleine. Mhm. Ich lebe auch alleine durch die Krankheit. Mhm. Und ich habe zwar jetzt einen Partner, der aber im Prinzip doch kein richtiger Partner ist. Mhm. Gut, das ist jetzt eine andere Sache. Davon will ich es auch gar nicht abhängig machen. Mhm. Es geht ja um mich. Es ist natürlich so eine Entscheidung, man sagt, ich lasse das jetzt machen, ich lasse eine komplette Lunge austauschen und ein Herz. Ja. Heißt das eben auch, ich entscheide mich unter Umständen dafür, dass ich schon im OP sterbe. Ja. Ne? Kann es ja bedeuten. Ja. Es kann natürlich auch die Chance in sich bergen, dass es dir viel besser geht als jetzt, nach einer gewissen Zeit. Aber das sind ja die Gedanken, die du wahrscheinlich 1000 Mal schon durchdacht hast. Ne? Vor allen Dingen vor diesem Sterben habe ich, natürlich möchte ich natürlich nicht, aber es ist eigentlich noch das, was ich dabei am wenigsten bedenke, weil es ist dann natürlich für die anderen schlimm, aber ich weiß es ja dann nicht mehr, ich wache dann nicht mehr auf und dann sagen wir mal, das wäre der einfachste Weg dabei. Es geht dir um die Lebensqualität. Es geht mir auch darum, wie weit dann meine Lebensqualität verbessert werden kann, weil es gibt ja auch hinterher noch diese ganzen Abstoßreaktionen und man muss so und so viele Tabletten am Tag schlucken und diese ganz intensive, noch intensivere Betreuung und Krankenhausaufenthalte und so weiter. Also Silvia, ich bitte dich sehr um Verständnis, dass ich dazu nichts sagen kann. Ich möchte diese Verantwortung nicht auf mich nehmen. Ich kann dir aber gerne anbieten, dass du mit meiner Psychologin, mit der Elke, einfach so von Mensch zu Mensch, gar nicht, weil sie eine Psychologin ist, vielleicht auch in einem längeren Rahmen, jetzt gleich nochmal sprichst. Möchtest du das? Das würde ich gerne, aber ich hätte vielleicht noch eine ganz andere Bitte. Ja? Ich weiß mal, so eine Aufrufe, manchmal kann man es ja vielleicht auch machen. Es gibt so wenig Patienten, die Herz-Lungen transplantiert sind. Mhm. Wenn da vielleicht jetzt jemand zuhört, der sich mit mir in Verbindung setzen würde, um auch mal so wirklich von den Betroffenen, denen es vielleicht auch nicht so gut ging am Anfang. Man hört immer nur diese positiven Fälle. Mhm. Man muss auch mal dieses Realistische hören. Gerne. Also wer eine solche Transplantation schon hinter sich gebracht hat und gerne mit Silvia in Kontakt treten möchte, bitte meldet euch bei uns. Wir reichen dann die Telefonnummer an Silvia weiter. Das wäre nett. Das können wir gerne machen, Silvia. Ja, sehr gerne. Das wäre toll. Jetzt leg mal bitte auf und du wirst von der Elke zurückgerufen. Ja, danke, Domian. Ich wünsche dir alles Gute und die richtige Entscheidung für dich, die für dich am verträglichsten ist. Und ich wollte noch sagen, du machst eine tolle Sendung, Vielen, vielen herzlichen Dank. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, ich stehe vor einer großen Entscheidung, vielleicht vor einer dramatischen Entscheidung. Seid ihr im Moment in einem Lebensprozess, so wie wir das gerade von Silvia gehört haben, wo ihr sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn ich das mache, ist das vielleicht genauso so schlimm, wie als würde ich dieses tun. Ich weiß nicht, was ich tun soll, aber ich muss mich entscheiden. Es geht einfach nicht anders. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, vielleicht auch, wenn wir gemeinsam darüber beraten können, sofern das hier in den Möglichkeiten dieser Sendung hier ist, dann ruf mich ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111 und Faxnummer 0800 5678 110. Michaela ist dran. Und Michaela ist 19. Guten Morgen. Hallo Michaela. Ja, hallo. Vor welcher Entscheidung stehst du? Also, das ist ein bisschen lange Geschichte. Also, ich bin im dritten Monat schwanger. Ja. Und mein Kind, also wird, wenn ich es denn austragen sollte, wird behindert auf die Welt kommen. Welche Behinderung wird das Kind haben? Das Down-Syndrom. Erklärst du nochmal? Down-Syndrom ist, ja, auf gut Deutsch gesagt, wird das Kind mongoloid. Mhm. Seit wann weißt du das? Seit ungefähr 2-3 Wochen. Mhm. Du bist jetzt im dritten Monat schwanger. Ja. Das heißt, Also eine Abtreibung ist bis zum dritten Monat noch möglich. Mhm. Also ich hätte jetzt noch circa 1,5 Wochen Zeit. Achso, du hättest jetzt noch 1,5 Wochen Zeit. Ja. Und das ist auch die Entscheidung, von der du stehst. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das Kind austragen soll oder ob ich es abtreiben soll. Mhm. Weil. Wie hast du denn diese Nachricht, die Informationen aufgenommen, als ein Arzt dir das gesagt hat? Ehrlich gesagt habe ich noch gar nicht so richtig aufgenommen. Also ich habe es schon aufgenommen, nur ich kann das noch gar nicht so verarbeiten. Mhm. Mhm. Das ist halt irgendwie. Mhm. Wenn man sich so im Zwiespalt fühlt vor einer Entscheidung, ja, dann, so wie das gerade von Silvia ja auch zu hören war, dann wägt man ja ab, für und wieder und für. Mhm. Lass mal doch mal anfangen, was würde denn so, nur mal so, wir reden ja nur mal einfach drüber, mhm, was würde denn für eine Abtreibung sprechen? Ja, also, ich habe mir da schon meine Gedanken auch drüber gemacht und dafür würde halt sprechen, ja, dass das Kind halt nicht leiden muss. Mhm. Weil. Denkst du dabei nur das Kind oder denkst du dabei auch an dich? Beides. Mhm. Auf jeden Fall. Und ja, dass ich halt, ich wüsste nicht, ob ich in der Lage wäre, halt, wenn das Kind auf die Welt kommen, mhm, würde, ob ich in der Lage wäre, das anzunehmen. Mhm. Mhm. Jetzt nicht, weil es vielleicht behindert ist, also das ist natürlich der Hauptgrund, aber halt überhaupt. Ich wüsste nicht, ob ich in der Lage wäre, überhaupt ein Kind großzuziehen. Ach, ob du überhaupt in der Lage wärst? Ja. Ein Kind. Aber dieses Problem hast du dann doch schon, seitdem du weißt, ich bin schwanger. Ja. Mhm. Und das macht dir das Problem jetzt noch viel größer, nachdem du erfahren hast, dass es behindert. Wer wird das Kind? Genau. Weil es dann noch belastender ist unter Umständen oder wahrscheinlich sogar das Kind großzuziehen. Ja. Mhm. Das ist die eine Seite. Sag denn in dir gegen die Abtreibung? Welche Stimmen gibt es da? Ja, gegen die Abtreibung spricht halt, dass ich mich irgendwo auch schuldig fühlen würde dann. Mhm. Also, dass ich halt ja denken würde, weil eigentlich bin ich ja gegen Abtreibung. Mhm. So, weil ich finde, das ist irgendwo ein Mord an ungeborenen Leben. Mhm. Mhm. Und das ist halt so der Zwiespalt, den ich so habe. Mhm. Hast du denn bisher mit irgendjemandem darüber schon mal gesprochen und dich beraten? Nein. Wer ist der Vater des Kindes? Hast du mit diesem Mann noch Kontakt? Nee. Der ist abgehauen. War das ein Freund von dir oder war das mehr so ein One-Night-Stand-Geschichte? Nein, das war ein Freund von mir. Warst du mit dem Mann zusammen? Ja. Wie lange? Ein halbes Jahr. Weiß er denn, dass du ein Kind bekommst? Ja. Und er kümmert sich gar nicht um dich? Nein. Der hat gesagt, das ist meine Entscheidung. Das ging ihn gar nichts an. Der wollte mit mir nichts mehr zu tun haben. Hat dich also ganz allein gelassen? Ja. Jetzt in der Situation? Genau. Hast du noch Eltern? Ja, aber die wissen davon nicht. Mhm. Auch keine gute Freundin, keinen guten Freund, mit dem du dieses schwerwiegende Problem mal so bereden könntest? Also eigentlich irgendwie nicht. Also mhm, nicht, ich habe nicht, das ist irgendwo auch schade, aber ich habe nicht so das Vertrauen. Mhm. In die Leute, das heißt, du trägst das ganz alleine mit dir rum, diese Fragestellung, seitdem, genau, seitdem du das weißt. Ja. Ich glaube, das ist ein Problem, was alle von uns schon mal überlegt haben. Was wäre, wenn wir ein Kind bekämen, wenn ich ein Kind bekäme und das Kind wäre behindert? Was würde man tun? Ich glaube, jeder von uns hat sich da seine Gedanken gemacht und ganz wenige sagen vielleicht offen ihre Meinung. Viele haben so ansatzweise ihre Meinung. Wären unter Umständen auch völlig umhergerissen, genau wie du. Mhm. Sehr, sehr, sehr, sehr schwierig, Michaela. Sehr schwierig. Also ich bin. Und die Zeit läuft dir ja davon, ne? Du musst ja eine Entscheidung so schnell wie möglich treffen, für den Fall, dass du es abtreiben lassen möchtest. Ja, genau. Und das ist halt, also ich bin halt unter ständigem Druck. Also ich bin unter dem Druck, dass ich mich halt entscheiden muss. Mhm. Und der Gynäkologe, der dir das gesagt hat, ja, hat der sich in irgendeiner Weise auch noch geäußert, deine Meinung gesagt? Also er hat zu mir gesagt, dass wenn er ehrlich wäre, also normalerweise würde er sowas nicht sagen, aber wenn er ehrlich wäre, wäre es halt in meiner Situation, auch in meiner Lebenslage, wie ich halt bin, mhm, so wie ich lebe und so, dass es halt besser wäre, wenn ich das Kind nicht bekommen würde. Mhm. Weil das Kind würde also tatsächlich ziemlich schwer noch mehr, nicht nur unter der Behinderung, sondern auch unter den ganzen Lebensumständen, wo ich dann halt bin, leiden. Was ich schon sehr ernst nehmen würde, wenn der Arzt das so sagt. Hast du ein Vertrauensverhältnis zu diesem Arzt? Nein. Ja und nein. Mhm. Erzähl mir doch mal von deinen Lebensverhältnissen. Wie sehen die denn aus? Also du hast ja gerade schon gesagt, der Vater des Kindes hat dich sitzen lassen. Hast du einen Job? Auch nicht. Auch nicht. Von was lebst du? Sozialamt. Mhm. Lebst du alleine? Ja. Mhm. Und das ist halt, es hat ziemlich viel schief gelaufen so in meiner Kindheit. Mhm. Und dann, ich war auch im Heim gewesen, im Mädchenheim, weil ich halt immer geschlagen worden bin zu Hause. Mhm. Und dann bin ich von da abgehauen und dann war ich auf der Straße. Mhm. Und dann habe ich halt auch Drogen genommen. Mhm. Und du hast gerade auf meine Frage geantwortet mit dem Arzt, ob du ein Vertrauensverhältnis zu ihm hast, mit Jein. Ja. Wieso hast du kein Vertrauensverhältnis? Was irritiert dich an ihm, bei ihm? Ja, die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ich weiß es nicht. Mhm. Da ist irgendetwas, ich kann das nicht erklären. Mhm. Da ist irgendetwas, wo ich mir halt irgendwie nicht so sicher bin. Aber immerhin habt ihr miteinander geredet und du hast ihm viel erzählt, auch von deinem Leben, dass er deine Situation so einschätzen kann. Na, eigentlich erzählt habe ich gar nicht so viel. Der hat halt teilweise auch von selber so. Mhm. Nur ist es ja auch nicht seine Aufgabe, da eine Beratung durchzuführen. Genau. Er hat es gesagt und das ist ja auch, ich finde, in Ordnung. Das kann man auch kritisieren, aber ich finde es in Ordnung. Michaela, da du in einem solchen Zwiespalt im Moment steckst, finde ich es unglaublich wichtig, dass du so schnell wie möglich, am besten schon morgen, zu einer Beratungsstelle gehst und dich mit Leuten unterhältst, zum Beispiel bei Pro Familia, ja, die sich eben sehr gut auskennen in und mit dieser Problematik. Also da habe ich auch schon lange dran gedacht und dann habe ich auch einen Beratungstermin gehabt. Mhm. Und dann bin ich nicht hingegangen. Warum nicht? Weil ich mich nicht getraut habe. Aber warum denn nicht, Michaela? Du rufst doch hier bei mir auch an und erzählst es mir. Weiß ich nicht. Das ist immer irgendwie was anderes. Also weil das ist am Telefon so. Mhm, aber ist klar, ja. So von Personen. Ja, was heißt nicht getraut? Ich habe einfach Angst. Mhm. Also, weil ich habe auch keinen so, der sagen würde, ja, komm, ich komme mit oder so. Pass auf, Michael, du bist 19 Jahre alt. Ja. Bist ja auch nicht mehr so die ganz Jüngste, ne? Bist ja kein Kind mehr. Diese Leute, mit denen du da redest, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Die sind mit allen möglichen Schicksalen, vielleicht noch mit viel schwerwiegenden Schicksalen, als du es ihnen vielleicht erzählen kannst, vertraut. Du brauchst dich da überhaupt nicht zu schämen. Du kannst wirklich Tacheles reden. Du kannst denen reinen Wein einschenken. Und du hast vor allen Dingen Zeit, bei mir hast du jetzt eben, wir haben ja nicht so endlos lange Zeit, das zu beraten. Und ich kann dir ja auch keinen richtigen Tipp geben, lass abtreiben, lass nicht abtreiben. Ja, klar. Aber ich kann dir wirklich mit voller Überzeugung, das sage ich nicht nur so daher, auch wenn wir beide uns jetzt privat unterhalten würden, würde ich zu dir sagen, Michaela, geh zu einer solchen Beratungsstelle und geh so schnell wie möglich dahin. Mhm. Das sage ich mit voller Überzeugung, Michaela. Und wenn du ein bisschen Vertrauen zu mir hast, dann nimm das bitte sehr ernst. Ja. Da du schon mal einen Termin hattest, müssen wir dir ja nicht weiterhelfen mit irgendwelchen Adressen. Du weißt dann ja, wo du hinzugehen hast. Genau. Oder möchtest du mit meiner Psychologin auch nochmal sprechen? Wenn das irgendwie möglich wäre. Ist möglich, klar. Dann legst du auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ja, okay. Alles Gute, Michaela. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich stehe vor einer großen Entscheidung. Das ist das Thema heute Nacht bei uns. Telefonnummer 0800 5678 111. Schwierige Situation übrigens für mich, so etwas zu hören, wie gerade. Oder auch von der ersten Anruferin, von Silvia. dann irgendwie was sagen zu wollen, aber ich kann es nicht sagen. Ich kann nicht im Rahmen eines 10-Minuten-Gespräches so etwas Existenzielles in irgendeiner Weise kommentieren. Ich finde es sehr schwierig, aber vielleicht ist es schon mal ganz gut, wenn die Leute anrufen und dass man zumindest ein bisschen darüber sprechen kann. Es geht weiter mit Marcel. Marcel ist 21 Jahre alt. Hallo Marcel. Hallo Domian. Marcel, wie sieht's bei dir aus? Kannst du dich noch an mich erinnern? Nee, vom Namen her nicht. Sag mir, um was es geht. Auf, und zwar ging das damals um das Thema, meine Freundin ist mir peinlich. Ja. Und es ging darum, dass meine Freundin halt ungewöhnliche Sexpraktiken mit mir ausüben wollte. Vielleicht erinnerst du dich daran, mit Ringe über den Penis ziehen und so weiter und so fort. Mhm. Und da wollten wir uns eigentlich nochmal sprechen, 2 Tage später, bloß das hat mit der Verbindung nicht geklappt, weil ich zu dem Zeitpunkt arbeiten musste. Und da wollte ich nur nochmal sagen, meine Freundin hat sich übrigens von mir getrennt, nachdem sie erfahren hatte, dass ich mit ihr gesprochen habe. Mhm. Also sie hat das auch über das Fernsehen bzw. über das Radio gehört und hat sich von mir getrennt. Zum eigentlichen Thema heute, und zwar geht es darum, mein Freund, den ich schon von Kind auf kenne, der liegt im Krankenhaus schon seit mehreren Wochen mit Hodenkrebs. Mhm. Seine Hoden wurden ihm entfernt. Wie alt ist dein Freund? Und der Freund ist 23. Mhm. Und er weiß es jetzt seit 3 Monaten. Mhm. Marcel? Nun ist die Leitung weggebrochen. Dann bitte ich die Regie mal, die Leitung neu aufzubauen. Wir haben jetzt den Christian dran. Und Christian ist 13 Jahre alt. Hallo Christian. Hallo Domian. Christian, ich stehe vor einer großen Entscheidung. Ja. Sagst und du auch von dir? Ich habe einen Freund. Ja? Du mir? Ja, ich habe einen Freund und der ist halt unmöglich und so, der baut nur Scheiße. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel draußen laufen, holt er seinen Schlüssel raus, der kratzt teure Autos und all sowas. Mhm. Der klaut alles Mögliche, wenn wir in den Laden reingehen. Was klaut er denn? Ja, CDs, Videofilme, Sachen zum Anziehen, alles halt. Ist er in deinem Alter, ist er auch 13, 14? Der ist 15. 15. Der ist Daniel Schmidt. Bitte? Der ist Daniel Schmidt, heißt der. Ja, ist ja egal, wie er heißt. Mhm. Ja, auf jeden Fall habe ich schon überlegt, den zu verpetzen. Nur das Problem ist, der hat voll viele Kollegen und so und die würden mich dann halt auch zusammenschlagen. Mhm. Und weil ich finde das voll scheiße, was der so macht. Mhm. Hat der denn schon mal versucht, dich in irgendeiner Weise damit auch reinzuziehen? Noch nicht. Ja, ich war halt auch schon dabei, als der so geklaut hat, aber mich reinzuziehen noch nie so richtig, dass er gesagt hat, mach das, mach das. Was sind das denn hauptsächlich für Läden, in denen er klaut? Ach, Kaufhof, Karstadt, so alle große Läden und so. Wenn du ihn verpetzen, wie du sagst, wenn du ihn verpetzen würdest, an wen würdest du dich denn da wenden wollen? Ja, normalerweise an die Läden hauptsächlich und an die Polizei. Mhm. Weil die würden ja auch alles da finden bei dem. Mhm. Was sind denn das so für Eltern, die er hat? Meinst du, dass die Eltern in irgendeiner Weise da schon so ein bisschen Ahnung haben? Weiß ich nicht, der ist aber reich. Der ist reich? Das ist ja das Problem. Der ist, reich. Ist reich und macht sowas. Mhm. Wie lange bist du mit ihm schon befreundet? Seit einem Jahr, so. Mhm. Um den Dreh rum. Ja. Wie ist es denn zu der Freundschaft überhaupt gekommen? Ihr seid ja nun da auch gar nicht mal gleichaltrig und er scheint ja auch so ein ganz anderes Kaliber zu sein als du. Ja, ich habe den kennengelernt in der Diskothek, halt so. Mhm. Du gehst schon in der Diskothek mit 13? Ja, klar. Echt? Ja, habe ich nicht gemacht, als ich 13 war, deswegen frage ich so doof. Nee. Ja, hast da du hat man auch so Möglichkeiten, wenn man welche kennt und so. Ja, ist klar. Wieso hast du denn eigentlich mit ihm noch nicht so richtig darüber geredet? Ja, weil der sagte immer, lass mich in Ruhe, habe ich schon mal probiert, aber der sagt direkt immer, lass mich in Ruhe, will ich nichts davon hören. Hast du ihm das denn schon mal angedroht, dass du ihm vielleicht das noch nicht? Angedroht habe ich ihn dann noch nicht. Also ich fände ja wirklich besser, Christian, wenn du versuchen würdest, nochmal oder vielleicht noch eingehender und dann vielleicht noch ein drittes Mal, erstmal mit ihm alleine zu reden und ihm klar zu machen, dass er da vielleicht sich eine ganze Menge sogar versaut, wenn er erwischt wird, dass er all die Pläne, die er hat, sich von der Backe kratzen kann. wenn er irgendwann im Jugendknast sitzt. Ich meine, das ist ja in der Freundschaft auch wichtig, dass man den anderen warnt und auch mal streng zu ihm ist und ihm das so klar sagt. Vielleicht kriegst du das ja auf diese Methode viel besser geregelt, als wenn du ihn anschwärzen würdest. Mhm. Das finde ich ist der erste Weg jetzt. Und da muss man wieder neu beraten. Wenn er ganz störrisch ist, dann reden wir doch mal miteinander, was dann zu tun ist. Okay. Ja, also versuch mal gut mit ihm zu reden. Richtig gut. Ja. Ja, viel Glück. Könnte ich noch ein Autogramm haben, Domian? Unter dieser Nummer tagsüber anrufen und dann kriegt er eins. Okay. Okay, tschüss. Tschüss. Ha, ich hab's nicht vergessen. Helga, 44. Ja, hallo Domian. Helga, ich grüße dich herzlich. Ich stehe vor einer ähnlich schweren Entscheidung wie die erste Anruferin, die Silvia, für oder gegen das Leben. Man hat mir an einem Tag vor Weihnachten gesagt, dass ich an einer ganz schweren Knochenmarkserkrankung leide, einhergehend mit einem schweren Vitamin-B-Mangel und einer Chromosomenfehlbildung, die bewirkt, dass mein Körper nicht ausreichend rote Blutkörperchen bildet. Mhm. Das hat man vor Weihnachten diagnostiziert? Ja. Was hattest du für Beschwerden? Ich bin ins Krankenhaus eingeliefert worden mit einer sogenannten massiven Anämie. Das hat man festgestellt, weil man ein Blutbild gemacht hat. Mhm. Und diese Anämie ließ eigentlich nur einen Rückschluss zu, nämlich einen ganz massiven Blutverlust. Mhm. Daraufhin hat man mich im Krankenhaus über mehrere Tage sozusagen durchgecheckt, also eine sogenannte Ausschlussdiagnostik gemacht. Mhm. Das heißt, man hat also sämtliche Innenorgane, Ultraschall und gemacht, Mammographie und all diese Sachen. Und jede Untersuchung hat dann ergeben nacheinander, dass dort keine Befunde vorliegen. Mhm. Und der Arzt, der mich behandelt hat im Krankenhaus, hat mich schon sehr deutlich, aber sehr sanft darauf vorbereitet, dass wenn alles keine Diagnose ergibt, es im Prinzip dann nur die eine Möglichkeit gibt, nämlich dass es eine wie auch immer geartete Knochenmarkserkrankung beziehungsweise leukämische Erkrankung ist. Ist das eine Krebserkrankung? Kann man das so sagen? Eine was? Ist das eine Krebserkrankung? Das ist, ja, kann man wohl als Knochenkrebserkrankung bezeichnen. Kann man denn jetzt, du hast gerade gesagt, ich stehe auch vor der Entscheidung für das Leben oder gegen das Leben. Für was sollst du dich denn entscheiden? Es steht jetzt zum Monatsende eine Untersuchung an in einer weiteren Klinik. Da soll ich typisiert werden, nennt man das. Mhm. Das heißt, mein Blut wird daraufhin untersucht, ob eine Knochenmarktransplantation möglich ist und in welchem Rahmen. Und für diese Knochenmarkstransplantation ist eine Voraussetzung, dass eine ganz massive Chemotherapie vorweggehen muss, um die vorhandenen kranken, bösen Zellen erstmal niederzumachen. Die Gefahr allerdings besteht schon in dieser Chemotherapie, weil die nicht zu vergleichen ist mit einer herkömmlichen Chemotherapie oder Strahlentherapie in Bezug auf andere Krebserkrankungen. Aber ich habe es richtig verstanden, dass diese Chemotherapie erst gemacht werden muss, wenn entschieden wurde, wir wollen eine Knochenmarkstransplantation. Das also hängt wohl so unmittelbar zusammen, ja. Also der Weg ist erst wird untersucht, ob eine Transplantation möglich ist, dann wird eine Chemotherapie gemacht und dann wird die Transplantation gemacht. Habe ich das richtig verstanden? Ja, wobei diese Chemotherapie auch nur dann möglich ist, wenn der Körper so weit stabil ist, dass er diese Chemotherapie überhaupt verkraften kann. Mhm. Aber das heißt, du müsstest doch erstmal abwarten, was die Befunde bewirken, ob eine Transplantation überhaupt möglich ist. Und dann kannst du ja erst entscheiden, ob Chemotherapie oder nicht. Also möglich ist eine Chemotherapie, ist eine Transplantation auf jeden Fall. Mhm. Die Frage ist nur, wann, weil es nicht so ganz einfach ist, immer noch einen Spender zu finden. Und das heißt, dass eine Transplantation notwendig ist, hat man mir also jetzt erst vor ein paar Tagen gesagt, entgegen der Äußerung von Ärzten in einem weiteren Krankenhaus, in dem ich dann war, das wo heißt, man mich nochmal genauer untersucht hat. Da hat man mir gesagt, also es gibt so Fachausdrücke und ein bestimmter Bestandteil in meinem Knochenmark wäre eben nicht so krank, dass jetzt schon aktuell und akut über eine Transplantation nachgedacht werden muss. Vor welcher Entscheidung stehst du konkret? Vor der Entscheidung, Tütelchen auf, Tütelchen zu, so weiterzuleben wie bisher. Mhm. Oder aber diese Tortur auf mich zu nehmen und damit zu erreichen, dass die Krankheit zwar nicht geheilt, aber der Tod hinausgeschoben werden kann. Was haben die Ärzte denn gesagt? Was passiert, wenn du jetzt so, wie du es gerade gesagt hast, weiterleben würdest, quasi ohne etwas zu tun? Dann wird diese Krankheit über kurz oder lang, wobei bei solcher Art von Erkrankung also kein Arzt sich auf einen bestimmten Zeitraum festlegen kann, wird diese Krankheit mit dem Tod enden, auf jeden Fall. Definitiv auf jeden Fall? Definitiv, ja. Gibt es da überhaupt eine Überlegung? Die gibt es, weil diese, also für mich zumindest, weil diese Chemotherapie und die Knochenmarkstransplantation für mich sehr angstbesetzt sind. Aber ich habe das so richtig verstanden, dass wenn du überhaupt eine Chance hast, dann nur über diesen Weg. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Das ist so richtig, ja. Wobei, was heißt Chance? Chance auf einen Zeitraum, der nicht mehr umfasst werden kann. Es kann also trotz Chemotherapie und Knochenmarkstransplantation von einem Zeitraum von vielleicht einem halben Jahr die Rede sein. Es kann aber auch die Rede sein von vielleicht 5 Jahren. Es ist definitiv so, dass mit der Transplantation und der Chemotherapie diese Krankheit nicht geheilt werden kann. Stimmt das? Nicht endgültig geheilt werden kann, ja, das ist richtig. Weil du hast maximal die Chance, so wie du es gerade ausgedrückt hast, dass du vielleicht 5 Jahre noch leben wirst. Oder 6 Jahre. Ja. Wie sieht denn das Leben, hat man dir das auch erzählt, danach eigentlich aus, wenn man das hinter sich gebracht hat? Kann man dann beschwerdefrei leben oder ist man unter ständigen Medikamenten, mit Medikamenten Einfluss? Danach heißt das ständige ärztliche Kontrolle, ständiges Medikamenten einnehmen und ja, wie gesagt, die Frage ist überhaupt, ob der Körper das neue Knochenmark so annimmt, das heißt, dass man halbwegs beschwerdefrei leben kann. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass es verbunden ist mit unendlichem Leid und Belastungen und man vielleicht gar nicht die Zeit so sehr verlängern kann. Ja, also Belastung schon insofern, weil ich nie wieder zum Beispiel in meinem Beruf arbeiten kann. Was bist du vom Beruf? Ich bin Erzieherin von meinem Beruf und also unabhängig von einer Chemotherapie und Knochenmarkstransplantation heißt das, dass ich also nie wieder mit Kindern Umgang haben kann, die jünger sind als 14, weil durch eine Begleiterscheinung dieser Krankheit eine sehr hohe Infektanfälligkeit gegeben ist. Das heißt, angenommen, ich arbeite in einem Kindergarten und dort bricht Scharlach aus, habe ich mich dort postwendend zu entfernen, Viren... Ich verstehe, ja. Du hast diese Entscheidung, diese Information vor Weihnachten bekommen, hast du. Wie hast du denn Weihnachten verbracht? Im Krankenhaus und in einem großen schwarzen Loch. Hast du einen Partner? Ich habe keinen Partner, ich habe aber sehr liebe Freunde und Familienangehörige, die mich schon sehr unterstützt haben. Welche Meinung vertreten die denn? Du hast doch wahrscheinlich mit denen auch darüber geredet und das beraten. Nee, also diese aktuelle Frage jetzt nicht. Das liegt aber daran, dass das zum einen für mich selber noch sehr frisch ist und zum anderen ich schon die Befürchtung habe, die Angst habe, mit dieser Fragestellung eigentlich auf Unverständnis zu stoßen, weil natürlich jeder instinktiv erstmal sagt, ja klar, lässt du das machen, das ist doch gar keine Frage. Und man eigentlich dann, wenn ich dann sage, ich weiß es nicht, ich bin mir unsicher, wahrscheinlich in relativ starke Diskussionen verwickelt wird. Und warum lässt du es nicht machen und warum überlegst du überhaupt? Die Diskussionen sind ja nicht schlimm. Das ist ja wahrscheinlich auch für dich nicht so abschreckend, wenn du mit deinen Freunden darüber diskutieren kannst. Wie hättest du denn jemanden, wenn du das früher, versetz dich mal in die Situation, dir hätte das jemand erzählt. Was hättest du denn gesagt und geraten? Ja, also meine erste Reaktion wäre sicherlich genau die gewesen, die ich eben gerade geäußert habe. Was überlegst du überhaupt? Was gibt es da überhaupt zu diskutieren oder was gibt es da überhaupt nachzudenken? Natürlich lässt du das machen. nur, ich sag mal, das sind zwei Paar Schuhe. Ob man also ja, mit dieser klar. Fragestellung ja, über Freunde oder was weiß ich konfrontiert wird oder ob man selber vor der Situation steht. Gerade natürlich, während wir uns unterhalten haben, auch genau das gedacht, was du vermutest, dass deine Freunde und Verwandten sagen. Aus der Situation des Gesunden heraus jetzt würde ich natürlich auch sagen, ja Mensch, nutzt doch jede Chance, die das Leben dir vielleicht bietet. Jetzt, wo wir uns doch eine ganze Weile unterhalten haben, wage ich das gar nicht so auszudrücken, zu formulieren. Weil ich wirklich nicht weiß, wie ich selbst auch reagieren würde. Und ich kann das gut nachvollziehen. Ich erahne das, sagen wir so, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Ich erahne, was du sagst. Und kann mir auch dieses Hin- und Hergerissensein sehr, sehr gut vorstellen. Weißt du, Domian, die Situation ist so, ich hänge sehr am Leben. Und ich bin auch jemand, der sehr aktiv ist. Ich fahre Motorrad, bin kulturell interessiert und. Und das sind zum Beispiel alles Dinge, man hat es mir nahegelegt, zum Beispiel mir sehr genau zu überlegen, ob ich weiter Motorrad fahre, denn jeder Unfall, den ich haben kann für mich schon insofern ein ganz hohes Risiko bedeuten, weil, ich sag mal, angenommen, ich habe einen Motorradunfall, liege im Koma und die Ärzte wissen nicht, was mit mir los ist und ich nehme dieses Medikament, was ich jetzt schon nehmen kann oder nehmen muss, nicht mehr regelmäßig, dann kann das schon dazu führen, dass mein Körper kollabiert. Sag mal, von der anderen Seite betrachtet, wir müssen das ja jetzt auch ganz offen aussprechen, wenn du so weiterlebst wie bisher, besteht zum einen die Gefahr, dass sich dein Gesamtzustand und dein Gesamtbefinden vielleicht dramatisch, kontinuierlich verschlechtert. Zum einen. Die andere Variante oder der andere Aspekt ist, wie lange könntest du denn so noch weiterleben? Hat dir das irgendjemand gesagt? Nein, das wird sich, denke ich mal, näher herauskristallisieren, wenn ich habe jetzt am Monatsende, wie gesagt, den Termin in einer weiteren Klinik, einer Fachklinik und da wird dann darüber auch noch näher zu reden sein. Und das ist zum Beispiel auch genau eine Fragestellung, die in mir herumgeistert, dass ich also sage, so, es gibt keine Garantien. Es kann mir mit Sicherheit kein Arzt sagen, wenn du diese Chemotherapie machen lässt und wenn du diese Knochenmarkstransplantation über dich ergehen lässt, mit allem, was dann noch danach kommt, hast du eine weitaus längere Lebenschance oder Lebenserwartung, als du es jetzt hast. Also es gibt noch einen Beratungstermin demnächst. Jetzt werde ich dieses Gespräch auch beenden müssen mit einem sehr unguten Gefühl meinerseits. Ich merke das schon heute Abend. Ich kann nicht richtig irgendwie eine Meinung äußern. Verstehst du auch meine Situation? Ja, ich habe offen gestanden das auch nicht erwartet würde dir das auch nicht abverlangen, weil ich mal denke, das ist eine Geschichte, ein gesunder Mensch kann sich in mich momentan, ich rede von mir, kann sich in mich momentan so gar nicht hineinversetzen. Trotzdem will ich das in diesem Fall jetzt doch nochmal sagen, dass in mir alles im Moment drängt und schreit, sag ihr doch noch, dass du, oder sag's ihr doch nochmal, dass du eigentlich theoretisch, ne, wichtig, theoretisch denke, wenn man das Leben bejaht, wenn man das Leben liebt, dass man alles nur Erdenkliche tun sollte, um das Leben zu retten. Ja. Aber das sage ich jetzt nur so theoretisch nochmal zu dir. Liebe Helga, von Herzen, alles, Liebe. Danke. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. 1.43 Uhr und 43 Sekunden und jetzt machen wir eine Pause. We'll be right back. 1.44 Uhr und 55 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das ist der WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema: Ich stehe vor einer großen Entscheidung. Wer von euch steht vor einer wirklich großen Entscheidung und weiß eigentlich nicht so recht, was er tun soll? Wenn ihr mit mir reden wollt, mit mir sprechen wollt, vielleicht, dass wir gemeinsam etwas darüber beraten, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Nächste Anruferin, das ist die Svenja und Svenja ist 35 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Svenja. Ich habe heute einen Teil meiner Entscheidung schon gefällt. Also ich bin im Gegensatz zu meiner Vorrednerin, ich habe auch Krebs und vor 7 Jahren hatte ich Magenkrebs und danach hatte ich viele Operationen, 11 Operationen in den Jahren. 11 Operationen? Ja. Mhm. Und also ich möchte auch gar nicht so diesen medizinischen Aspekt, ich bin eigentlich medizinisch super gut betreut und ich habe vor circa 14 Tagen endgültig die Entscheidung getroffen, dass ich nochmal mich auf eine Chemotherapie einlasse. Wie viel hast du schon hinter dir? Das ist die dritte. Die dritte, mhm. Und ich habe das an vielen Stellen und diesmal ist es auch halt nicht zu lokalisieren, welche, also wo der Ursprung herkommt. Mhm. Also es ist nicht mehr begrenzt auf den Magen? Nee, ich hatte das auch schon an den Lymphknoten, wir haben die Lymphbahnen an den Armen entfernt und also schon viele Operationen. Mhm. Und vor 14 Tagen hast du mal einen Mann in der Sendung gehabt, der hatte ein Gehirn, auch ein Gehirntumor. Gehirntumor, ja. Der war auch sehr hin und her gerissen, also man braucht schon seine ganze Kraft. Mhm. Und man zweifelt auch, soll man das noch machen, soll man das nicht machen. All diese Kämpfe habe ich 100 Mal gekämpft. Aber du willst es jetzt nochmal machen. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich habe 3 Kinder und ich wollte das eigentlich meinen Kindern nicht mehr zumuten. Wie alt sind die Kinder? 10, 14 und 15. Und folgedessen, ich bin alleinerziehend und meine Kinder haben das natürlich alles mitbekommen. All die Jahre? All die Jahre und haben auch viele, viele Ängste gehabt und ich habe mich diesmal dafür entschieden. Also die erste Entscheidung war, dass ich es mache. Das habe ich dann erstmal so für mich über 3 Monate hinausgezögert und ich habe mich dazu entschlossen. Hast du das für dich so ganz alleine entschieden oder hast du dich schon mit jemandem... Nein, ich habe mit Freunden auch geredet und mit auch mit den Ärzten, zu denen ich wirklich Vertrauen habe und meine Heilungschancen im Moment, die sind nicht so besonders groß. Mhm. Also, dass sie mir nochmal helfen können. Mein Körper ist so, wie soll man sagen, so zerstört im Grunde, dass man auch nicht weiß, ob so eine Chemotherapie mich jetzt nicht noch wirklich da niedermacht. Das hast du gerade am Anfang gesagt, Svenja, du hast einen Teil der Entscheidung schon gefällt, nämlich, dass du diese Chemotherapie nochmal machen möchtest. Ja. Was ist denn der andere Teil der Entscheidung? Der andere Teil ist, dass ich mich entschieden habe dafür, dass ich diese Chemotherapie 600 Kilometer weit von meinen Kindern wegmache in Freiburg. Mhm. Weil ich den Kindern das nicht mehr zumuten möchte. Und was geschieht mit den Kindern dann? Ich habe heute Nachmittag meine Söhne ins Heim gebracht. Und das, Entschuldigung, das war so schwer. Das sind die beiden jüngsten Kinder. Mein jüngster Sohn hat nicht lang geweint. Und hast du sie jetzt nur für die Zeit der Chemotherapie ins Heim gebracht? Ja. Ich weiß, sie dort auch gut untergebracht. Das ist wirklich ein sehr familiäres Heim und sind nicht so viele Kinder und die kümmern sich auch total gut. Wir waren jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr oft da. Und Du hast das mit den Söhnen, das sind zwei Jungs, wahrscheinlich auch sehr ausführlich besprochen und beraten auch. Ja, das ist immer so eine Frage, wie wie sage ich es Ihnen? Hast du es Ihnen dann ganz offen? Wissen Sie um den ernsten Zustand der Mutter? Nein. Wir wissen was nicht. Aber meine Tochter weiß das. Aber die beiden Jungs verstehen auch schon, dass du schwer krank bist und dass da eine komplizierte Sache gemacht werden muss im Krankenhaus. Ja. Also mein jüngster Sohn ergibt sich mit so Erklärungen wie, ich war halt im Herbst im Krankenhaus 8 Wochen und ich wurde operiert wieder und der wurde betreut von einem guten Freund von mir, der ist so lange hier eingezogen. Mhm. Das war super lieb von dem. Mhm. Und der hat dann hier gewohnt und hat die Kinder betreut und ich habe und der hat dann irgendwann das Wort Krebs wieder gehört, ne? Und war ganz verstört und der saß da und dann hat er ihn, also der Freund, gefragt, was ist los, und da hat er gesagt, muss die Mama jetzt sterben mit dem Krebs, und der hat so klasse reagiert, der hat gesagt, was machst du mit einer Banane, wenn die braun ist? Und hat er gesagt, ach, das schneide ich das Braune ab und esse den Rest. Mhm. Und dann hat er gesagt, siehst du, und das passiert mit der Mama auch. Toll erklärt, sehr schön erklärt. Das fand ich super. Und dann hat er gesagt, gehen wir jetzt Fußball spielen. Das war so. Wie hast du das denn jetzt den Jungs erklärt mit dem Heim? Ja, das, ich habe ihnen gesagt, dass es nur die Möglichkeit gibt, so weit wegzugehen. Mhm. Und das ist nicht... also, dass ich hier in der Nähe nicht unbedingt diese medizinische Betreuung bekommen kann. Haben Sie das denn so hingenommen und auch verstanden? Sie haben es hingenommen, aber mein Sohn hat heute Abend so geweint, hat gesagt, Mama, du kommst nicht mehr wieder, ne? Und hat er gesagt? Und das war so schwer. Kann sie mir nicht versprechen. Was hast du denn? Das hat er gesagt, als du dich verabschiedet hast von ihm. Und er hat ganz, ganz doll mit seinen Tränen gekämpft. Der war so mutig. Und hast du denn auch geweint oder hast du etwas sagen können zu ihm? Ich war froh, dass die Erzieher dann irgendwie gesagt haben, komm. Sollen wir irgendwas machen oder lass uns mal runtergehen in den Kraftraum der Box über eine Runde. Also die haben super reagiert und ich bin nach Hause gefahren und eine Stunde später war ich schon wieder im Heim gewesen und dann vor der Tür gestanden. Ich bin am liebsten wieder mitgenommen. Aber du bist nicht reingegangen? Nicht reingegangen? Nee. Ist, glaube ich, auch besser so. Sonst wird es den Kindern noch schwerer fallen, wenn du sehr oft da wärst. Ja, ich wollte diesen Abschied, diese Trennung nicht nochmal jetzt für die Kinder. Es war so schon schwer genug und die wissen ja immer gar nicht. Was sagt denn deine Tochter? Die ist 15, hast du gesagt, ja, ne? Ja, die wird jetzt 16. Was sagt die zu dem Ganzen? Sie ist eine super vernünftige. Also sie ist absolut ein ganz, ganz tolles Mädchen, sehr engagiert und ist in der Oberstufe im Gymnasium und ist wirklich eine ganz tolle und bei den Johannitern und so. Und sie reagiert im Grunde genommen viel zu erwachsen und schon jahrelang und hat gesagt, Mama, ich möchte, dass du das machst und ich kümmere mich um die Jungs und ich hole sie auch mal zu mir. Mädel hat so eine große Verantwortung, das kann man ihr nicht. Die hätte das auch noch gemacht, die hier zu behalten, wenn das rechtlich gegangen wäre. Aber das kann man ihr nicht zumuten. Heißt es, Svenja, man muss ja immer alles auch von... es ist sehr traurig, was du erzählst. Und es geht sicher jedem ans Herz, was du gerade geschildert hast. Jeder von uns würde so reagieren, wie du auch heute reagiert hast. Aber ich bewundere das so sehr, was du machst. Du bist so schwer krank und du hast so viel schon durchgemacht. Du könntest dich ja jetzt auch, ich sag's jetzt mal salopp, hängen lassen und sagen, ich will nicht mehr, ich will jetzt sterben. Aber das willst du ja gar nicht. Ich will leben. Du willst leben. Ich will für meine Kinder leben und ich will auch für mich leben. Und du nimmst diese schwere, schwere Tortur nochmal auf dich, um zu leben, für dich zu leben und für die Kinder zu leben. Ja. Das finde ich ganz toll. Das finde ich ganz toll. Ich denke auch, ungeheuer. Wenn ich ein halbes Jahr noch lebe, das halbe Jahr lebe ich aber noch und ich, oder wenn ich, vielleicht lebe ich noch 5 Jahre, vielleicht noch 10 Jahre. Vielleicht, ja, genau. Mir kann kann das kein Mensch sagen. Und wie die Vorrednerin gesagt hat, so Diagnosen, die Ärzte stellen, das ist nur ein halbes Jahr oder fünf Jahre, das gibt so viele Menschen. Ich habe im Laufe meiner Krankenhausaufenthalte so viele kennengelernt, die haben noch 10 und 15 und 20 Jahre gelebt. Das ist auch so eine innere Einstellung. Weißt du, diese Sendung heißt ja, ich stehe vor einer schwierigen Entscheidung. Du hast dich dennoch gemeldet, obwohl du dich schon entschieden hast. Und ich kann dir nur sagen, dass ich höchsten Respekt vor deinen Entscheidungen habe und es genau richtig finde, wie du dich entschieden hast. Und das ganz toll finde. Ganz, ganz toll. Jetzt sag mir nochmal, das habe ich jetzt nicht mehr so genau auf dem Schirm. Wann genau fängt die Chemotherapie an? Am Dienstag. Am Dienstag. Ich habe jetzt noch irgendwie das ganze Wochenende zu überstehen. Und ich bin hier allein in der großen Wohnung und die Kinderzimmer sind leer. Und aber die Tochter ist doch bei dir in der Wohnung, ne? Nee, die ist im Moment mit der Klasse weggefahren. Ach so. Wirst du denn jetzt am Wochenende nochmal die Jungs besuchen? Ich weiß es nicht. Ich möchte auch nicht immer meine Fassung dort verlieren und die verliere ich. Ich kann nicht immer nur, meine Fassade bröckelt irgendwann ja auch mal. Was hast du denen denn gesagt, wann ihr euch wiederseht? Was hast du den Jungs gesagt? Ich habe den Jungs versprochen, dass ich ihnen zweimal die Woche schreibe. So, dann würde ich das auch so einhalten. Das mache ich auch. Geh am Wochenende nicht hin. Ich glaube, das geht einem, es geht dir zu sehr ans Herz. Und wenn du weinst, ist das für die Jungs noch viel schlimmer vielleicht, als keinen Besuch zu bekommen. Ich habe den Jungs auch gesagt, so, ihr müsst mal überlegen, irgendwie, ihr kennt da jetzt niemanden so im Heim. Aber ich habe gesagt, guck mal, ich kenne ja auch niemanden, wo ich hingehe. Da bin ich auch erstmal fremd und dort sind auch erstmal keine Leute, die ich da kenne und die ich ansprechen kann. Und ich bin in der gleichen Situation wie ihr und ich versuche mich dann auch irgendwie mit irgendjemandem anzufreunden und Gespräche zu finden. Und das ist ein Krankenhaus, wo ich einfach auch wo man psychisch eigentlich auch gut betreut wird und wo ich zum Essen zum Beispiel aus dem Zimmer raus muss und nicht im Bett liegen bleibe, egal wie es mir geht. Und wenn ich mit Tropf und alles dann eingefahren werde ins Speisesaal. Aber man kommt dann so raus und das ist auch okay. Also ich denke noch so diese Wahl des Krankenhauses, nur ich bin irgendwie heute Abend, ich stand bis 10:50 da und ich wäre am liebsten reingegangen und hätte so mitgenommen. Ich wusste, die schlafen wahrscheinlich und Svenja, wenn alles gut läuft, wann genau ist die Chemotherapie zu Ende? Also das soll 3 bis 4 Monate dauern, bis ich weg bin. Weiß ich halt nicht. Svenja, die wegen ihrer schweren Erkrankung ihre Kinder, ihre zwei Jungs ins Heim gegeben hat. Du kannst davon hundertprozentig ausgehen, dass wir dich nicht vergessen. Und was gäbe ich drum, wenn in 3, 4 Monaten hier auf meinem Bildschirm stünde, Svenja 35 Jahre. Und das wünsche ich mir. Das wird da stehen. Ja, das wird hier stehen. Und dann wird die Svenja mir erzählen, wie sie ihre Jungs wieder abgeholt hat. Oh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich habe ganz viele Karten gekauft. Es gibt ja so Karten, die man puzzeln kann. Und dann kann man die erst lesen. Und ich werde ganz viel schreiben. Und ich muss einfach noch mehr hinter dieser Entscheidung stehen, sie wegzugeben. Also was meinst du, wie viele Tausende und Hunderttausende von Leuten dir jetzt die Daumen drücken und bei dir sind und bei dir sein werden? Und alle hoffen, dass du das schaffst. Und du wirst es schaffen. Und ich werde mit dir wieder reden hier. Ja. Und dann wirst du mir alles erzählen, wie es gelaufen ist. Ja, ein bisschen Angst, dass ich dann alleine bin, habe ich natürlich auch, ich kenne ja gar niemanden in der Umgebung und immer nur mit Kranken möchte man ja auch nicht. Du musst da jetzt durch. Vielleicht hat ja mal jemand Lust, mir zu schreiben. Oder so, genau. Dann schreib bitte uns und wir reichen das sehr gerne an Svenja weiter. Das ist super lieb. Dann darf ich mich total freuen. Also das ist immer was total Schönes zu kriegen und einfach was zu lesen. Holt euch schnell einen Stift, ich sag gleich nochmal unsere Adresse. So Svenja, jetzt verabschiede ich mich von dir. Okay. Ich finde das alles ganz toll, was du gemacht hast. Und du wirst das schaffen und wir beide werden uns hier wieder unterhalten. Okay. Alles, alles Gute. Ja, tschüss. Ich wünsche auch. Svenja, tschüss. Okay. Unsere Adresse WDR, Westdeutscher Rundfunk, Redaktion 1 Live Domian, 50600 Köln. WDR 1 Live Domian, 50600 Köln. In der Technik war Gunther Paperitz. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen mit einer offenen Show und ihr könnt mich dann anrufen zu allen Themen. Ich wünsche eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.